Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Fachkräftemangel hilft Behinderten, Totschlag in Rehburg und Integrationsbüro gut angenommen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Zu einem Gedankenaustausch trafen sich jetzt der Sozialpolitische Ausschuss mit der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Nienburg-Verden und dem Jobcenter im Landkreis Nienburg. Das hat der Ausschuss nun mitgeteilt. Man sprach unter anderem über die Ausbildung junger Menschen mit Behinderung im Landkreis Nienburg. Ausgeführt wurde, dass man bei den Arbeitslosen im Landkreis rückläufige Zahlen mit den üblichen saisonalen Schwankungen zu verzeichnen habe. Langzeitarbeitslose und behinderte Menschen profitierten überproportional beim Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das neue Integrationsbüro im Nienburger Jobcenter wird gut angenommen. Dies berichtete nun Geschäftsführer Frank Köhring. Anfang Februar wurde das Integrationsbüro eingerichtet. Auch wenn nur ein Bruchteil von den knapp über 2000 registrierten Flüchtlingen im Landkreis aktuell beim Jobcenter registriert ist, könne man mit dem bisherigen Nutzen des Angebotes zufrieden sein, so Köhring. Wir haben das so eingerichtet, mit Mitarbeitern des Leistungsbereichs, mit Mitarbeitern des Bereiches Markt und Integration. Und auch unsere Sprachmittler und unsere kurdisch sprechende Mitarbeiterin sind dort vertreten. Also es wird gut angenommen, mit den Flüchtlingen, wo wir zuständig sind, froh, sagen wir mal, in einer Behörde anzukommen, wo man auch ihre heimische Sprache spricht. Also das ist der Türöffner und für uns fällt es auch leichter, sagen wir mal, die Anliegen zu klären, zu verstehen, was möchten die. Vor dem Verdener Landgericht muss sich von Mittwoch kommender Woche an ein 39-jähriger Mann verantworten, der in Rehburg seinen an Demenz erkrankten Vater getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Er soll sich über den 63-jährigen geärgert und ihn am 28. Januar nach einem Streit mit dem Küchenmesser 6-mal in Brust und Rücken gestochen haben. Anschließend habe er ihn gewürgt und mit einem etwa 15 Kilogramm schweren Stein auf den Kopf geschlagen. Das teilte das Landgericht mit. Der Vater sei an den Kopfverletzungen gestorben. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.